Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. China und die USA wollen kommende Woche erneut über eine Lösung des Handelsstreits reden, auch wenn die Staats- und Parteiführung so tut, als steckten die heimischen Firmen die US-Sonderzölle locker weg. Chinas exportorientierte Wirtschaft leidet unter dem Handelskrieg. Die Stimmung ist mies, eine Lösung nicht in Sicht. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai. 2019年有机遇，也有挑战。 Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprach in seiner Neujahrsansprache von Chancen und Herausforderungen, die das Jahr 2019 mit sich bringen werde. Der alles überlagernde Faktor ist der Handels- und Zollstreit mit den Vereinigten Staaten. Die meisten Experten nennen ihn inzwischen einen ausgewachsenen Handelskrieg. Nick Morrow, Wirtschaftsanalyst bei der Beratungsfirma Economist Intelligence Unit in Hongkong. We are calling it a trade war now. The definition that our team was using was a trade war. Unsere Definition ist, wenn das Wirtschaftswachstum signifikant sinkt wegen eines Handelskonfliktes, dann sprechen wir von einem Handelskrieg. Und das ist nun der Fall. Für 2019 rechnen wir für China mit einem Rückgang des Wirtschaftswachstums auf 6,2%. Auch die Weltbank sowie die meisten Analysten erwarten für 2019 nur noch ein Plus von 6,2% beim chinesischen Bruttoinlandsprodukt. 2018 wuchs Chinas Wirtschaft noch um einige Zehntel Prozentpunkte mehr. Die endgültige Zahl hat das Statistikamt in Peking noch nicht veröffentlicht. Dass der US-chinesische Handelskrieg nicht nur auf die Stimmung schlägt, sondern auch konkret auf die Wirtschaftsleistung des Landes, zeigt der heute veröffentlichte nichtstaatliche Industrieeinkaufsmanager-Index. Er fiel für den Monat Dezember deutlich von 50,2 auf 49,7 Punkte. Dieser Wert unter 50 bedeutet, Chinas Industrie schrumpft. Und auch wenn China und die USA ab kommender Woche wieder über ein Ende des Handelskonfliktes verhandeln, eine schnelle Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Der größte externe Faktor bleibt der chinesisch-amerikanische Handelskrieg, da sind sich alle einig, sagt Lu Zhengwei, Chefökonom der chinesischen Industrial Bank. Es wird noch einiges zu tun sein, um eine Lösung zu finden, bevor Anfang März die 90-Tage-Frist abläuft, die sich beide Seiten selbst gesetzt haben. Einfach wird das nicht. Ich bin aber inzwischen optimistisch. Chinas Regierung will der heimischen Wirtschaft 2019 mit Steuersenkungen helfen. Steuern und Gebühren werden gesenkt, um die Belastungen für Unternehmen abzufedern, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping bei seiner Neujahrsansprache. Gleichzeitig werden die Führung in Peking und die Provinzregierungen auch 2019 wieder eine Menge neue Schulden aufnehmen, um Gebäude, Straßen und andere Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Auch das stützt die Konjunktur. Steffen Wurzel aus Shanghai und wir machen gleich weiter mit aktuellen Kurzberichten. Die Polizei ermittelt weiter den Hintergrund der Autoattacken am Silvesterabend in Bottrop und Essen. Ein Mann war dort unvermittelt in Fußgängergruppen gefahren. 5 Menschen wurden verletzt. Moritz Köpper. Das Ganze wird ja noch ermittelt, der mutmaßliche Täter wird noch verhört, seine Wohnung wird durchsucht. Allerdings erschien den Ermittlern der Mann während der Tat, Zitat, gut orientiert. Und bislang gibt es nach den Angaben zufolge keine Hinweise darauf, dass der 50-Jährige in ein größeres Netzwerk eingebunden gewesen sein könnte. Der Mann ist weder der Polizei, aber auch nicht dem Verfassungsschutz als Extremist bekannt gewesen und war den Sicherheitsbehörden auch vor dieser Tat überhaupt nicht aufgefallen. Er lebte den Angaben zufolge alleine und ist seit Jahren arbeitslos und eben auf Hartz IV angewiesen. Bundesinnenminister Seehofer hat angekündigt, die Regeln für straffällig gewordene Asylbewerber zu verschärfen. Er hat das getan wegen der Prügelattacken in Amberg. Nach Einschätzung unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter sind weitere Verschärfungen allerdings schwierig umzusetzen. Da muss man sagen, ist das Gesetz schon sehr streng. Das ist im Übrigen auch ziemlich neu, die ganzen Voraussetzungen von Ausweisung und Abschiebung. Die Verschärfungen, die Landesinnenminister fordern, sollen ausdrücklich Intensivtäter treffen, Menschen, die gehäuft Straftaten begehen. Ob das im Fall Amberg der Fall ist, das wissen wir noch nicht. Aber ohnehin sind das an sich Fälle der sogenannten Regelausweisung. Das heißt, der Beamte und der Richter wird da in der Regel gar keine Wahl haben, als auszuweisen. So eine Regelausweisung ist vorgesehen bei einer Verurteilung zu 2 Jahren Haft oder bei Gewalttaten, die die öffentliche Sicherheit gefährden, bei verbotenen Demonstrationen und Ähnlichem. Und möglich ist die Ausweisung sowieso auch bei deutlich geringeren Taten. Ich kann hier an sich keine Lücken erkennen. Die Schwierigkeiten liegen nach wie vor meines Erachtens im Vollzug bei der Abschiebung. Am 12. Tag des Regierungsstillstands in den USA hat Präsident Trump Vertreter des Kongresses zum Gespräch eingeladen. Wer der Einladung folgt, ist noch nicht bekannt. Martina Butler. Das Treffen würde heute stattfinden, einen Tag bevor der neue Kongress zum ersten Mal zusammentritt. Dann werden die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben und Trump das Regieren schwerer machen. Der US-Präsident beharrt darauf, dass er 5 Milliarden US-Dollar für den von ihm versprochenen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko bekommt. Die Demokraten lehnen das ab. Sie wollen morgen einen Vorschlag vorlegen, wie der Shutdown beendet werden könnte. Geld für die Mauer wollen sie nicht freigeben. An Tag 12 des Shutdowns in den USA könnte ein Treffen im Weißen Haus der Anfang neuer Gespräche werden. Wann der Regierungsstillstand beendet sein wird, ist bisher völlig offen. Das letzte Treffen Trumps mit den Spitzen der Demokraten im Kongress war mit Geschrei und Streit zu Ende gegangen. Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union werde auch die Wirtschaft in Europa zunächst stark beeinflussen. Dennis Snower vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sagte in dieser Sendung, das wäre ein großer Schock. Weil die Lieferketten sind extrem verschmolzen und daher kann man mit Produktionsausfällen rechnen. Genau wo die auftreten, ist wirklich schwer zu sagen, weil wie viel Inventar wo aufgebaut wird, kurzfristig lässt sich einfach nicht leicht feststellen. Der frühere CDU-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, hält seine Partei für das anstehende Wahljahr 2019 für gut aufgestellt. In den Informationen am Morgen sagte Vogel, es sei gut, wenn die Partei Auswahl bei den Spitzenpositionen habe. Es ist doch keine Schwäche, dass die CDU nicht nur eine, sondern mehrere mögliche denkbare Kanzlerkandidaten hätte. Das zeichnet uns doch aus. Das muss uns doch nicht dauernd als Schwäche angerechnet werden. Selbstverständlich, Herr Merz, genauso wie Herr Spahn, wie Frau Kamm-Karrenbauer lesen und schreiben und kommen Sie in Frage. Aber wir müssen doch den Vorteil, dass wir mehrere denkbare Kandidaten für mehrere Aufgaben haben, nicht zum Nachteil uns zerreden zu lassen. Nach dem Rückzug der US-Armee aus Syrien müsse Europa mehr Verantwortung übernehmen, aber noch habe die EU keine abgestimmte Außenpolitik und das müsse sich ändern, sagte der Unionspolitiker Roderich Kiesewetter heute früh im Deutschlandfunk. Das bedeutet, dass wir Deutschen weiterhin auf diese regelbasierte internationale Ordnung bauen müssen und die Kräfte in den USA stärken, die noch an der Seite der Europäer stehen. Die sind im Senat, die sind auch im Kongress. Und wir müssen schauen, dass der neue Außenminister bzw. auch der künftige Verteidigungsminister intensiver eingebunden werden in das Netz europäischer Diplomatie. Hier muss Europa mit einer lauteren Stimme sprechen und hier kommt es auch sehr auf Deutschland an.